Es ist uns ein besonderes Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Wir waren im August vorigen Jahres hier, meine liebe Frau und zwei Freunde aus Brasilien und eine gute Bekannte aus Österreich und ein Freund aus Amerika. Ich habe jetzt keine Uhr hier dabei. Da oben ist eine, alles klar. Also wann müsst ihr alle nach Hause gehen? Ist nicht so wichtig. Ich habe Zeit. Der Herr ist so gut und so gütig. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich bin nicht hier, für die mich nicht kennen. Ich bin Reinhard Hirtler, bin Österreicher, geboren und aufgewachsen in Österreich. Ich bin im Jahr 1982 auf die Bibelschule gegangen, nach England, habe dort die Bibelschule absolviert, war dann Jugendpastor in einer Gemeinde in England. Einige Zeit bin dann zurück nach Österreich. Dann haben wir in Österreich mehrere Gemeinden gegründet, 7 Gemeinden gegründet. Und im 2004, mitten in der Nacht, sprach Gott zu mir, dieses Jahr gehst du nach Amerika. Dann sagte ich zu meiner Frau, wir gehen dieses Jahr nach Amerika. Wir packten unsere 2 Söhne mit 14 und 16 Jahren ein, jeder 2 Koffer mit Gepäck und gingen nach Amerika. Der Herr sagte uns, an welchen Ort in Amerika und in welche Gemeinde, aber er sagte uns nicht, was wir zu tun hatten. Also nachdem ich fast 20 Jahre im vollzeitigen Dienst war, packten wir unsere Koffer und gingen wir nach Amerika und waren dort 10 Jahre lang in der Gemeinde von Rick Joyner. Debbie war 5 Jahre dort angestellt bei Morningstar und arbeitete dort mit. Und dann sprach der Herr plötzlich zu uns und jetzt geht's nach Brasilien. Und dann gingen wir im März vorigen Jahres nach Brasilien. Und dort leben wir jetzt seit 10 Monaten, sind dabei, die Sprache zu lernen und einfach dort dem Herrn zu gehorchen. Wir sind sehr glücklich dort. Es war nicht einfach. Die Kultur ist völlig anders. Das Wetter hier ist viel schöner. Hier gibt's Minusgrade. Dort drüben gibt's nur 30 und aufwärts jeden Tag und jede Nacht. Es ist nur heiß. Meistens ohne Klimaanlage. Also ihr Glücklichen, ihr habt es etwas kühler. Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Man sehnt sich nach der Wärme, aber wenn es nur heiß ist, jeden Tag, da sehnt man sich nach dem etwas kälteren Wetter. Und dort sind wir jetzt. Wir sind seit 28 Jahren verheiratet, haben 2 Söhne, die leben in den USA, sind in den Amerika geblieben und wir dienen dem Herrn. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist nicht, weil wir halt irgendwo einen Platz brauchen zum Predigen. Mein Terminkalender ist für 2015 komplett voll und auch teilweise schon für 2016. Grundsätzlich jede Anfrage zum Predigen beantworte ich, ohne sie zu lesen, mit Nein. Das ist meine grundsätzlich, was ich so tue. Ich gehe nur dahin, wo ich wirklich weiß, dass der Herr mich haben will und wo er uns auch Beziehungen geschenkt hat. Und das war hier mit euch so. Es war einfach, der Herr hat uns wirklich hierher geführt. Und schon bevor wir überhaupt hier ankamen, die E-Mails mit Romy, jedes Mal, wenn ich ein E-Mail bekam, ich sagte zu meiner Frau, wir müssen dort wirklich hin, ich spüre das so in meinem Herzen. Und als wir voriges Jahr vom Auto ausstiegen und raufgingen den Weg zum Haus von Christina und von Gerd, es war, ich kann es mit Worten wirklich nicht beschreiben. Wir fielen uns in die Arme, als ob wir uns ewig gekannt hatten, obwohl ich diesen Mann und diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber es war irgendwie so ein, hier gehören wir her, die sind Teil von unserem Leben. Und darum sind wir auch jetzt wieder hier, weil wir einfach empfinden, dass ihr Teil unseres Lebens seid und wir auch Teil eures Lebens sein dürfen. Ich möchte euch, bevor ich mit meiner Predigt beginne, eine Geschichte erzählen. Wir haben 2 Söhne, 16 und 14 Jahre alt, und ich hoffe, dass ich euch damit ermutigen kann. Unsere Jungs haben sich sehr jung früh taufen lassen. Unser jetzt bald 25-jähriger Christopher, der hat gedrängt darauf, sich ähnlich taufen lassen zu dürfen, mit 8 Jahren alt. Papa, ich will Jesus nachfolgen, ich will nur für Jesus leben, ich will mich taufen lassen. Im Alter von 9 Jahren, dann taufte ich ihn. Und er hat Jesus geliebt. Er liebte es, Gott anzubeten und er liebte Jesus. Im Teenageralter ging er durch eine sehr, sehr schwere Enttäuschung mit anderen Christen. Das hat ihn zutiefst verletzt und wirklich ganz, ganz tief verwundet. Als er dann 18 Jahre alt wurde, da hat er die Gemeinde verlassen und hat sich von Gott abgewendet. Völlig, komplett seinen Rücken Gott zugewendet. Es hat uns als Eltern natürlich sehr geschmerzt. Wir haben gesehen, wie sehr er Jesus geliebt hat. Wir haben gesehen, wie aufrichtig er Jesus nachgefolgt ist. Plötzlich wollte er weder von Gemeinde noch etwas wissen, noch von Gott. Wir konnten mit ihm, hatten keinen Zugang zu ihm. Er wurde dann drogenabhängig, schwer drogenabhängig sogar. Wir hatten absolut keinen Zugang mehr zu unserem Sohn. Als es dann so weit kam, dass wir nach Brasilien gingen, dann, er ist inzwischen frei von Drogen, das war er schon, bevor wir nach Brasilien gingen, er hat sich dann, Gott tat da wirklich ein Wunder. Es war bei einem Punkt, es war vor 2 Jahren, als meine Frau bereits in Europa war und ich musste auch für mehrere Wochen nach Europa, um zu predigen, und mein Sohn wohnte bei uns zu Hause und er war so tief in Drogen, dass es ausschaute, ob er vielleicht wirklich an einer Überdosis sterben könnte. Und er hat mir das auch klar gesagt. Er hat gesagt, Papa, mein Leben hat keinen Sinn mehr und ich werde nicht mehr lange leben. Und ich kann mich erinnern, ich war im Gebet dieses Morgens und ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht in den Flieger einsteigen. Ich kann auf keinen Fall diese Woche in den Flieger einsteigen, meinen Sohn zu Hause lassen, womöglich komme ich zurück und mein Sohn ist an einer Überdosis gestorben und ich als Vater und Prediger lasse meinen Sohn im Stich. Das kann ich nicht als Vater. Und als ich am Boden kniete und betete und heulte, sagte der Herr zu mir, der gehört gar nicht dir, der gehört mir. Warum lässt du deinen Sohn nicht los? Der gehört mir. Also ließ ich ihn los. Der Herr sagte, du musst in den Flieger steigen und du musst mein Wort verkündigen. Das musst du jetzt tun. Ich stieg 2 Tage später in den Flieger ein, muss auch ehrlich sagen, schweren Herzens. Aber ich habe ihn komplett in die Hand des Herrn gelassen. Habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Ich stieg in den Flieger ein. Als ich in Polen war, 2 Wochen später, kriege ich ein SMS von meinem Sohn, der plötzlich aus heiterem Himmel gesagt hat, Papa, nur dass du weißt, ich ziehe zu Hause aus. Die Koffer sind gepackt und ich ziehe zu Hause aus. Ich ziehe in eine andere größere Stadt in Amerika, North Carolina. Ich ziehe zu meinem älteren Bruder. Ziehe aus von zu Hause, war von einem Tag auf den anderen, ohne Gebet, ohne sich Gott zugewandt zu haben, von allen Drogen frei. Von einem Tag auf den anderen. Keine Drogen mehr genommen, Arbeit genommen, zu arbeiten begonnen und sein Leben hat sich total verändert. Er wollte nach wie vor noch nichts von Gott wissen, wollte nach wie vor nichts mit dem Herrn zu tun haben oder der Gemeinde, aber zumindest war aus diesem Schlamassel heraus. Als wir nach Brasilien gegangen sind, haben wir ihn gebeten, Christopher, komm doch mit uns und übersiedeln nach Brasilien. Nein, das interessiert mich nicht und die Hitze und die Sprache und die Gemeinde und das interessiert mich nicht. Okay, wir ließen in Amerika, er ist ja erwachsen, er ist ja inzwischen bald 25 Jahre alt. Plötzlich vor vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen schickte er mir ein SMS. Sagt ihr auch SMS in Deutschland dazu? Gut, ich muss aufpassen, dass ich Deutsch rede, nicht Österreichisch. Schickte er mir ein SMS. Im SMS sagt er, du Papa, weißt du was, brauchst du keinen Mitarbeiter? Und ich schicke zu ihm zurück, was meinst du damit, Christopher? Ich würde gern zu euch kommen, nach Brasilien und mit dir arbeiten. Ich sagte, Christopher, du weißt doch, was ich tue. Ich predige jede Woche, ich reise jede Woche, ich bin in der Regel 4 Stunden in den Gottesdiensten, die dauern drüben so lang und länger. Ich bin oft in 3 Gottesdiensten am Tag, 4-mal die Woche. Und ich predige und ich weissage und ich bete für die Leute, sagt er, Papa, genau darum geht's ja. Das will ich mit dir tun. Ich musste das SMS 3-mal lesen. Moment mal, du willst mit mir reisen, du willst das Evangelium predigen. Dann habe ich zurückgeschrieben, willst du damit ausdrücken, dass du radikal für Jesus leben willst, so wie ich? Ja, Papa. Genau darum geht's. Jetzt sind wir daran am Arbeiten, das Visum zu bekommen und seinen Pass zu erneuern. Und er wird, wie es ausschaut, zu uns nach Brasilien ziehen und sein Leben für Jesus leben. So großartig ist Gott. So großartig ist Gott. Schlagt eure Bibeln bitte auf zu Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Wir lesen vom 9. Vers weg. Hier spricht der Apostel Paulus zur Gemeinde in Kolossee, Kolosser 1 von Vers 9. Und deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Hier spricht der Apostel Paulus über etwas sehr, sehr Interessantes. Der Apostel Paulus spricht über Jesus und darum, dass er den Vorzug haben muss. Aber ich möchte besonders den Vers 16 herausstreichen. Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Den Gott, den wir nicht sehen können, den sehen wir in Jesus Christus. Er hat Jesus Christus auf die Erde gesandt, das Fleisch gewordene Wort, damit wir den Vater sehen können, so wie er wirklich ist. Und in Vers 16 sagt er Folgendes. Alle Dinge, Throne, gewaltigen Herrschaften, alle Dinge, die wurden durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Oder wie es im Griechischen eigentlich heißt, alle Dinge wurden für ihn geschaffen. Weißt du, Gott existiert nicht für uns, wir existieren für ihn. Oft macht es mich etwas besorgt, wenn ich Christen sehe, die so die Einstellung haben, die Theologie, die Vorstellung, Gott, du bist für mich da. Was immer ich brauche mich nur an dich wenden, du bist für mich da. So auf die Art, du bist der Weihnachtsmann. Was immer ich brauche, hole ich mir einfach von dir. Wisst ihr, Gott liebt uns, Gott will uns segnen, Gott will uns gut tun, Gott will uns heilen, Gott will uns freisetzen. Keine Frage. Aber wir müssen verstehen, Gott existiert nicht für uns, wir existieren für ihn. Alle Dinge wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Warum hat Gott uns geschaffen? Als ich vor einigen Jahren noch Facebook hatte, das habe ich inzwischen gelöscht, aber als ich vor einigen Jahren noch Facebook hatte, applaudiert mir jemand, sehr gut. Ich habe mir damals folgendes, eine Regel festgesetzt. Ich werde keinen Freund auf Facebook akzeptieren, mit dem ich nicht persönlich gesprochen habe und an den ich mich nicht erinnern kann. Also ich habe nur Freunde akzeptiert, wo ich wusste, okay, mit dem habe ich gesprochen in dieser und jener Gemeinde, den kenne ich, haben wir einige Worte gewechselt. Ich hatte über 3000 Facebook-Freunde. Dann habe ich einmal die Frage gestellt an meine Facebook-Freunde, warum hat Gott uns Menschen geschaffen? Und dann bekam ich die interessantesten Antworten von meinen guten christlichen Freunden. Die Lobpreisleiter haben alle geschrieben, um ihn anzubeten. Die Evangelisten haben alle geschrieben, um das Evangelium zu predigen. Die Pastoren haben alle geschrieben, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er sehnt sich nach uns. Wisst ihr, obwohl in all diesen Dingen vielleicht Kernwahrheiten sind, aber ich möchte euch etwas sagen heute Abend. Gott braucht uns nicht, damit er erfüllt ist. Gott hat alles. Gott ist in sich selbst erfüllt. Gott ist Gott. Nicht als ob Gott traurig oder einsam wäre, wenn wir ihn nicht lieben. Manche Pastoren haben mir oft das Gefühl gegeben, wenn wir Gott nicht gerne und freiwillig lieben, dann fehlt Gott etwas. So quasi, Gott ist einsam. Gott kann gar nicht einsam sein. Er ist doch Gott. Er hat alles. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist Gott. Er hat uns nicht geschaffen, weil er ohne uns einsam war. Er hat uns zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Der Grund, warum du und ich existierst, ist, damit wir den Schöpfer der Himmel und Erde verherrlichen. Damit dein Leben und mein Leben ihm Ehre bringt. Damit wir ihn verherrlichen. Alles wurde durch ihn und für ihn zu ihm hingeschaffen. Alles existiert, damit er verherrlicht wird. Die Bibel sagt, die Firmamente loben Gott. Die Bibel sagt, die Schöpfung verherrlicht den Namen Gottes. Alles existiert, um unseren Schöpfer zu verherrlichen. Alles existiert, damit der Schöpfer der Himmel und Erde verherrlicht wird. Die Bibel sagt einen Ausspruch immer wieder. Wenn ihr das Alte Testament durchstudiert, dann werdet ihr immer wieder hören, wie die Bibel Folgendes sagt. Um meines Namens willen. Gott sagt, ich werde mein Volk retten, um meines Namens willen. Wisst ihr? Alles, was Gott tut, es geht darum, dass er verherrlicht wird. Was immer Gott in Deutschland tun wird, da geht es in erster Linie darum, dass der Name des allmächtigen Gottes in unserer wunderbaren Nation wieder verherrlicht wird, so wie er verherrlicht werden muss. Als ich hier gesessen bin im Lobpreis, da hat der Herr mir mehrere Bilder gegeben, Visionen gegeben und Eindrücke gegeben. Und einer dieser Eindrücke ist, und den gebe ich mal hier so wertfrei weiter, eines, was der Herr mir gezeigt hat, ist, ich habe gesehen, wie von dieser Gemeinde aus richtig Wellen hinausgegangen sind. So richtig wie ein, kennt ihr so ein Wellenbad? Gibt's das bei euch in Deutschland auch? So künstliche Wellenbäder, wo die Wellen immer wieder so in Schüben kommen. Und ich habe gesehen, wie der Herr aus dieser Gemeinde richtig Wellen hinausschickt. Das waren Wellen seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart. In dieser Gemeinde sind eine gute Anzahl von Menschen. Ihr seid hier und ihr seid enttäuscht worden, weil ihr Dinge, die ihr euch erwartet habt, nicht in Erfüllung gegangen sind. Aber der Herr möchte euch heute Abend sagen, ich habe meine Verheißungen nicht vergessen und ich werde die Wellen der Herrlichkeit aus dieser Gemeinde hinausgehen lassen, nicht nur in diese Nation, auch in andere Nationen. Der Herr wird diese Gemeinde verwenden, dass Wellen seiner Herrlichkeit immer wieder hinausgehen. Und der Herr wird Menschen hierher ziehen zu dieser Gemeinde. Menschen werden auch aus anderen Nationen kommen. Die werden hierher kommen, die werden erfasst werden von der Herrlichkeit Gottes und die werden dann diese Wellen der Herrlichkeit Gottes in andere Nationen hinaustragen. Gott hat Deutschland auf keinen Fall vergessen und Gott wird sein Wort für Deutschland erfüllen. Und Gerd, ich habe gesehen, wie der Herr dir ein Schwert in die Hand gegeben hat und Christine, ich habe gesehen, wie der Herr dir eine Krone aufgesetzt hat. Und der Herr möchte euch sagen, was ich in euer Herz gelegt habe vor langer Zeit, nämlich meine Autorität sichtbar werden zu lassen, das werde ich durch euch beide tun. Obwohl der Feind versucht hat, es zu stoppen, möchte der Herr euch heute Abend sagen, der Feind wird niemals in der Lage sein, das, was ich in euer Herz gelegt habe, nämlich meine königliche Autorität, den finsteren Mächten und auch Deutschland zu demonstrieren, das wird der Herr nicht stoppen können. Der Herr hat dir, das wird der Feind nicht stoppen können. Der Herr hat dir als Schwert in die Hand gegeben und dir die Krone aufgesetzt. Und der Herr möchte sagen, ihr seid nach wie vor ein Mann und eine Frau, die in meiner königlichen Autorität stehen. Habt keine Angst vor dem Widerstand. Habt keine Angst vor dem, was der Feind gegen euch geschmissen und gegen euch gebracht hat. Denn ihr habt mein Schwert und meine Krone auf. Meine Autorität ist auf eurem Leben. Und ihr werdet sehen, dass die Herrschaft von meinem Reich durch euch in diesem Land sichtbar werden wird. Darum habt keine Angst vor dem Widerstand. Die königliche Autorität ist mit euch und ist auf eurem Leben. Der Herr hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Alles wurde durch ihn und alles wurde für ihn geschaffen. Wir existieren für uns, nicht einfach nur, wir existieren für ihn, nicht einfach für uns selbst. Der große Kirchenvater Augustin hat gesagt, wir wurden geschaffen für ihn. Und unser Herz findet nur Ruhe, wenn wir es in ihm finden. Wisst ihr, wenn wir verstehen, dass Gott nicht für uns existiert, sondern dass wir für ihn existieren. Und nicht nur für ihn, sondern dass wir existieren, um ihm zu verherrlichen, dass Gott ein unwahrscheinlich Verlangen hat. Gott hat so eine Sehnsucht danach, seinen Namen groß zu machen. Das ist das Verlangen des Herzens Gottes. Gott sagt, ich will verherrlicht werden. Ich will groß gemacht werden. Ich will, dass meinem Namen Ehre bereitet wird. Ich will, dass die ganze Welt sieht, wie großartig und wunderbar ich doch bin. Und darum hat Gott dich und mich geschaffen, damit wir Ausdruck geben können, wie großartig unser Schöpfer und unser Herr doch ist. Taten und Worte, die müssen Gott erheben und ihm gebührende Majestät geben. Wenn wir das Wort im Griechischen anschauen, was es bedeutet, Ehre oder Herrlichkeit, das wird in den verschiedenen deutschen Bibelübersetzen wechselsweise übersetzt. Manchmal wird es Ehre übersetzt, manchmal Herrlichkeit. Aber im Griechischen bedeutet es ganz einfach immer Taten und Worte, die jemanden erheben, ihn preisen und ihm die gebührende Majestät geben. Das ist der Wille Gottes. Vers 18 in Kolosser 1, wo wir gelesen haben, steht Folgendes. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Damit er in allem den Vorrang habe. Paulus hat es so ausgedrückt in Philipper Kapitel 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Das ist mein absoluter Lieblingsbibelvers in der ganzen Bibel. Christus, du bist mein Leben. Und darum ist Sterben auch mein Gewinn. Herr, alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was ich bin, muss deinen Namen verherrlichen. Herr, mein Leben muss ein Ausdruck dessen sein, damit du groß gemacht wirst, damit du verherrlicht wirst, damit die Welt an mir sehen kann, wie großartig und wie wunderbar du bist. Wisst ihr, wenn wir verstehen würden, welches Verlangen Gott hat, dass er verherrlicht wird, welches Verlangen er hat, dass er groß gemacht wird, dass er verehrt wird, auch in unserer Nation, in Deutschland. Wenn wir das wirklich verstehen würden, dann würden wir unsere Länder mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe mich als Vater riesig gefreut, als ich die SMS von meinem Sohn vor 3 Wochen bekommen habe. Habe mich gefreut, aber ich möchte euch sagen, was mich mehr freut als die natürliche Freude eines Vaters, der sieht, wie sein Sohn wieder auf den rechten Weg geht. Was mich am allermeisten gefreut hat, ist, dass der Name meines Gottes verherrlicht wird im Leben meines Sohnes. Das ist das Allergrößte für mich. Viel größer, als dass ich sagen kann, mein Sohn ist wieder zu Jesus. Viel größer für mich ist das, dass ich hier stehen kann und sage, ich habe nichts gemacht. Ich konnte nichts mehr tun. Natürlich beten Eltern, Aber ich konnte nichts mehr tun. Ich hatte keinen Zugang zu meinem Sohn. Aber da saß ein Gott im Himmel auf seinem Thron. Und er schaut hinunter auf die Erde. Und er sagt, ich muss verherrlicht werden. Und ich muss auch durch das Leben deines Sohnes verherrlicht werden. Und ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, damit ich durch dieses Leben verherrlicht werde. Das ist der Grund, warum mein Sohn diese Entscheidung getroffen hat. Der Grund war nicht nur, damit ein Vater glücklich ist und eine Mutter glücklich ist. Der Grund war, dass der allmächtige Gott wieder verherrlicht wird im Leben eines jungen Mannes. Schaut, was der Apostel Paulus sagt. Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes oder zur Ehre Gottes. Wisst ihr, es macht mich oft traurig, wenn ich sehe, mit wie viel Gesetzen und Regeln wir unsere Christenleben füllen. Wir müssen das und das und das und wir bauen so viele Gesetze ein in unser Christenleben. Vielleicht schockiere ich euch damit jetzt, aber das sage ich einmal so wertfrei heraus. Ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Jetzt ist einmal der morgige Gottesdienst abgesagt. Was macht denn dieser junge Mann aus Österreich? Der lebt nicht nach den 10 Geboten. Ich werde euch etwas sagen. Warum machen wir so viele Regeln? Im Grunde genommen brauchst du dir nur diese eine Frage stellen. Das, was ich tue, verherrlicht es den Namen Gottes oder nicht? Paulus sagt in Römer Kapitel 13, Vers 8 folgendes. Es gibt nur ein Gebot, nach dem wir leben sollen. Das Gebot der Liebe. Das sagt Paulus. Paulus sagt, denn wenn du Gott liebst und deinen Nächsten liebst, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir in der Liebe wandeln und wenn wir Gott in allem, was wir tun, verherrlichen, brauchen wir kein Gebot. Keine Regel, kein Gesetz, kein Gebot. Brauchen wir nicht mehr. Vor kurzem, im Oktober, habe ich in einer ganz kleinen amerikanischen Gemeinde gepredigt. So ein guter Freund von mir, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und der hat mich oft gebeten, Reinhard, wenn es irgendwie geht, wenn du in Amerika bist, kannst du kommen in eine ganz kleine ländliche Gemeinde mit so 30 Leuten. Und wir kennen uns sehr gut, sind ganz eng befreundet. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und da komme ich hin und Samstag, Sonntag machen wir so ein zweitägiges Seminar. Und ich bin dort und ich predige über den neuen Bund und den alten Bund und wie wichtig es ist, dass wir im neuen Bund leben. Und dann frage ich diese 30 Freunde dort von mir in dieser kleinen Gemeinde, stelle ich die Frage, müssen wir nach den zehn Geboten leben? Und alle sagten ja, und die Hände gingen alle hoch, ja natürlich. Daraufhin sagte ich, aber ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Daraufhin beginnt ein Mann eine Diskussion mit mir, den ich sehr gut und seit vielen Jahren kenne. Und dieser Mann sagt, aber wir müssen nach den 10 Geboten leben, Reinhard. Daraufhin sagte ich, sag mir mal das 4. Gebot. Sagt er, das weiß ich jetzt nicht. Na dann sagte ich, ja, wie kannst du nach einem Gebot leben, das du gar nicht kennst? Jetzt hast du ein Problem. Du sagst mir, du musst nach den 10 Geboten leben und kennst das 4. Gebot gar nicht. Daraufhin sagte ich zu ihm, das 4. Gebot ist, du musst den Sabbat halten. Heute ist Samstag, hast du heute schon was gekocht zum Frühstück? Hoffentlich nicht. Warst du schon einkaufen? Daraufhin sagte der Mann, und die Debbie saß direkt neben ihm, daraufhin sagte der Mann, indem er sich zu ihr hinwandte, hält er sich auch nicht an dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Und meine Frau sagte mit unverzogener Miene, nein. Daraufhin hättet ihr mal sehen müssen, also ich kann ja nicht Gedanken lesen, ich bin zwar sehr prophetisch, aber Gedanken lesen kann ich nicht. Aber ihr hättet mal sehen sollen, was da los war. Ich konnte mir nur vorstellen, so die Köpfe der Menschen, so wie einige von euch, das sieht man jetzt auch in euren netten Gesichtsausdrücken, so, der Reinhard geht fremd und der Frau ist es egal. Wen haben wir uns da denn eingeladen? Und als meine liebe Debbie so saß und ein kurz einfach nur sagte nein und dann weiter nichts darauf sagte. Nach kurzem Stillschweigen sagte sie zu ihm einfach, er liebt mich einfach. Er liebt mich einfach. Und daraufhin sagte ich, wisst ihr, Römer 13, Vers 8 sagt ganz einfach, Liebe ist die Erfüllung aller Gebote. Ich habe gesagt, ich brauche das Gebot nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Wenn ich meine Frau liebe, braucht mir niemand sagen, brich doch die Ehe nicht. Braucht mir kein Mensch zu sagen. Jetzt denken mal. Wir wurden geschaffen, um den Namen unseres Schöpfers zu verherrlichen. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Er hat uns nicht für uns selbst geschaffen. Er hat uns für sich geschaffen. Alle Dinge wurden durch ihn und zu ihm hin geschaffen und für ihn hin geschaffen. Das heißt, Gott sagte, Gerd, jetzt schaffe ich dich mal und ich schaffe dich nicht, dass die Christine einen hübschen Mann hat. Ich schaffe dich, damit du mir Ehre bringst. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass Christine einen tollen Mann hat. Aber das ist nicht der Grund der Existenz von Gerd. Der Grund der Existenz von Gerd ist, damit der Name des Schöpfers durch sein Leben verherrlicht wird. Der Grund deiner Existenz ist, dass dein Schöpfer verherrlicht wird. Und wenn wir das verstehen, diese einfache Wahrheit verstehen, dann bekommt auch das ganze Thema Evangelisation plötzlich eine komplett andere Sichtweise. Warum? Gott hat jeden Menschen geschaffen, dass jeder Mensch seinen Namen verherrlicht. Das heißt, Gott ist ständig auf der Ausschau und auf der Suche nach Menschen, die seinen Namen Ehre bringen. Wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen zu Jesus führen, dann geht's nicht in erster Linie darum, dass einer weniger in die Hölle kommt und einer mehr in den Himmel kommt. Dann geht es darum, dass jemand wieder zurückkommt zum ursprünglichen Sinn seiner Existenz, den Schöpfer zu verherrlichen. Darum geht es. Und da Gott alle Menschen geschaffen hat, ihm zu verherrlichen, hat Gott viel größere Sehnsucht, Deutschland zu retten, als du und ich es hast. Viel größere Sehnsucht. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor vielleicht 2 Monaten. Ich reise sehr viel und ich kam Freitagabend sehr spät nach Hause in Brasilien. Es war nach Mitternacht, war sehr müde. Musste am nächsten Tag wieder abfliegen, wieder woanders hinfliegen, nach Sao Paulo, um da zu predigen. Und dann dachte ich mir, bevor ich ins Bett gehe, war 1 Uhr in der Früh, bevor ich ins Bett gehe, mache ich noch schnell meinen Online-Check-In. Und als ich den Online-Check-In machte, ich mag keine Sitze in der Mitte im Flugzeug. Ich mag auch keine Fenstersitze. Leute sagen, du sitzt nicht gern beim Fenster. Ich bin im vorigen Jahr in etwa 200 Flugzeugen gesessen. Und ich sitze einfach am liebsten am Gang, weil immer wenn ich in der Mitte sitze oder beim Fenster sitze, ich muss aufstehen und aufs WC gehen und da sitzt jemand neben mir so. Und dann denke ich mir immer, ich will den nicht stören, ich will ihn nicht aufwecken und jetzt sitze ich schon da auf meinem Platz und der Flieger fliegt noch eine Stunde und die Augen sind mir schon wässrig und ich will den nicht so belästigen und darum, ich nehme immer einen Gangplatz. Und da checke ich online ein und da sehe ich so einen tollen Gangplatz. Und da klicke ich da drauf, denke ich, perfekt, danke Herr, wie sehr du mich doch liebst, du gibst mir einen guten Gangplatz. Und als ich da diesen Knopf drückte, sagt der Heilige Geist zu mir, geh zurück und nimm dir 5B, den Mittelplatz. Denke ich mir, okay Herr, nehme ich halt den Mittelplatz. Du gibst, du nimmst, gelobt sei der Name des Herrn. Du gibst den Gangplatz, du nimmst den Gangplatz, gelobt sei der Name des Herrn. So nahm ich mir 5B, ging nächsten Tag zum Flugzeug, stieg ein, da saß im Mittelgang, also 5C, schon ein großer, kräftiger, starker Brasilianer und ich dachte mir so, okay Herr, danke, du beantwortest wieder mal mein Gebet und hilfst mir, mir selbst zu sterben. Wahrscheinlich sitzt beim Fenster auch so ein dicker, großer Mann und ich muss dann so 1,5 Stunden im Flieger sitzen. Okay Herr, werde ich auch machen für dich, ohne mich zu beschweren, mache ich halt gern für dich. Setz mich in den Flieger und dann kommt eine Dame rein, vielleicht so Mitte 30. Die Dame kommt rein, setzt sich dann beim Fenster hin. Sobald das Flugzeug abgehoben hat, mache ich, was ich eigentlich im Flieger immer mache. Ich öffne meinen iPad und mache meine Bibel auf und da beginne meine Bibel zu lesen. Ich lese die Bibel in Englisch, da ich ja sehr lange in Amerika gelebt habe. Und ich lese meine englische Bibel so. Und als ich meine englische Bibel lese, da sehe ich, wie der Hals dieser Dame neben mir immer länger wird, so. Und sie schaut, was ich da so lese, so. Und plötzlich spricht sie mich an auf Englisch und sagt sie, du bist kein Brasilianer, oder? Und ich sage, nein, ich bin kein Brasilianer. Daraufhin sagt sie, ja, woher bist du? Ich sage, ich bin Österreicher. Sagt sie, du bist Österreicher? Ich sage, ja, ich war schon mal in Österreich. Sage ich, du warst in Österreich, bist du Brasilianerin? Ja, ich bin Brasilianerin. Ich komme aus dieser Stadt, aus Goiânia, sagt sie. Und ich bin Brasilianerin. Aber ich lebe in England. Mein Mann ist Italiener. Und als wir nach Italien fuhren, fuhren wir mal nach Österreich. Was machst du denn in Brasilien? Sage ich, ich bin Pastor, ich bin Prediger. Und was machst du in England? Ja, ich lebe dort. Wo in England lebst du denn? Ich lebe in Swindon. Daraufhin dachte ich mir, o Herr, wie toll du doch bist. Du schickst mich auf den Mittelplatz 5b, weil du da jemanden gefunden hast, von dem du möchtest, dass er deinen Namen verherrlicht. Und ich sagte zu ihr, ich werde im letzten Januarwochenende in Swindon predigen, in deiner Stadt. Ich möchte deinen Mann kennenlernen. Ich würde euch gerne zum Mittagessen einladen. Und ich habe eine Bitte an dich. Bitte komm und hör mir beim Predigen zu. Daraufhin schaute mich die Frau an. Wir redeten den Rest des Fluges über nichts außer über Jesus. Bevor sie ausstieg, sagte sie mir Folgendes. Ich war noch nie in einer Gemeinde. Ich bin Erzkatholikin. Als ich zurückfuhr, flog nach in meine Stadt nach Goiânia in Brasilien, da habe ich folgendes Gebet gesprochen. Gott, wenn es dich gibt und wenn es dich gibt und du mich nicht vergessen hast, gib mir ein Zeichen, dass du existierst, bevor ich Brasilien wieder verlasse. Dann sagte sie mir, ich stieg in den Flieger heute ein und ich sagte, Gott, offensichtlich gibt es dich nicht. Und wenn es dich gibt, hast du mich vergessen. Denn jetzt fliege ich zurück nach Hause nach England und du gabst mir kein Zeichen. Und dann sagte sie, und dann sitzt du hier neben mir und erzählst mir, wie sehr Gott mich liebt. Und er hat mir durch dich ein Zeichen gegeben. Inzwischen ist sie bekehrt, ist Teil der Gemeinde, ist im Hauskreis in der Gemeinde in England. Wisst ihr? Wenn wir nur verstehen würden mit unserem ganzen innigsten Herzen, dass es geht Gott darum, dass sein Name verherrlicht wird. Deutschland verherrlicht zurzeit nicht den Namen Gottes. Aber Gott hat Sehnsucht danach, dass sein Name auch in Deutschland verherrlicht wird. Das ist tief im Herzen Gottes drin. Und Gott hat dich und mich hierher gebracht und hierher gesetzt, dass nicht nur wir ihn verherrlichen, sondern dass wir Teil daran haben, Deutschland wiederum zu dem Punkt zu bringen, dass diese Nation den Namen des Allmächtigen verherrlicht, damit Jesus groß ist in dieser Nation, damit diese Nation wiederum sagen kann, wir verehren den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir werden Gott verherrlichen. Ich sage euch jetzt etwas. Ob ihr mir das glauben könnt oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Ich habe eine tiefe Überzeugung in meinem Herzen. Ich sage euch etwas. Das, was durch die Reformation geschehen ist in Deutschland, ist nichts verglichen mit dem, was auf Deutschland zukommen wird. Absolut nichts. Gott wird in dieser Nation seinen Namen verherrlichen. Denn alle Dinge wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Alles wurde geschaffen, damit sein Name groß ist und verherrlicht wird. Ich bin nicht geschaffen, damit ich glücklich bin. Ich bin nicht geschaffen, damit ich eine schöne Frau habe. Ich bin nicht geschaffen, damit ich 2 Kinder habe. Ich bin nicht geschaffen, damit ich eine Wohnung habe und ein Auto habe. Ich bin nicht geschaffen, dass es mir gut geht. Ich bin darum geschaffen, dass sein Name durch dieses einfache Leben verherrlicht wird, egal wo und wann ich bin und was ich tue. Paulus sagt Folgendes: Was ihr esst und was ihr trinkt, tut es zur Ehre des Namens Gottes. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Was ihr esst und was ihr trinkt. Warum hat Gott uns Geschmacksnerven gegeben? Warum? Denk mal. Wir kamen heute an bei Christina. Und die tischte uns eine Suppe auf. Ich sag euch etwas, sowas habt ihr noch nicht gegessen. Die Frau kann kochen, das ist einfach unbeschreiblich. Wirklich wahr. Eine Käse-Lauch-Hackfleischsuppe, die war wirklich vom Allerfeinsten. Jetzt hört mir aber mal zu. Hört mir jetzt gut zu. Warum hat die Suppe so gut geschmeckt? Jetzt können wir sagen, weil Christina. Weil Christina so eine ausgezeichnete Köchin ist. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn hätte mir Gott nicht die Geschmacksnerven gegeben, könnte sie kochen, was sie wollte, es würde mir alles gleich schmecken. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und diese gute Suppe löffle und sage, Christina, die Suppe ist so gut, was ich dann in meinem Herzen sage, ist, oh Gott, wie groß du doch bist. Wie wunderbar du doch bist, der mir so eine gute Suppe zukommen lässt, weil du einfach so gut auf mich schaust und auch durch das, was ich esse, verherrliche ich dich. Auch durch den Urlaub, den ich mache, verherrliche ich dich. Durch alles, was wir haben, verherrlichen wir unseren Schöpfer. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verpasst. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, Gott zu verherrlichen. Und durch die Sünde haben wir das eben vermasselt. Die Sünde hat es vermasselt in unserem Leben, dass unser Leben nicht mehr Gott verherrlicht. Und jetzt sagt Gott Folgendes, pass auf, ich will, dass du mich verherrlicht. Und wisst ihr, die Erlösung ist etwas Wunderbares. Aber der Sinn der Erlösung und der Sinn des Kreuzes ist es nicht nur, dass wir nicht in die Hölle gehen und in den Himmel kommen. Nicht nur. Denn wenn das der einzige Zweck der Erlösung wäre, denken mal ein bisschen mit mir nach. Der einzige Zweck der Lösung ist, dass du nicht mehr in die Hölle gehst oder in den Himmel kommst. Was wäre das Beste? Gott errettet dich und schwuppdiwupp ab in den Himmel mit dir. Das wäre doch das Beste. Hast keine Sorgen mehr, hast kein Leid mehr, hast keine Probleme mehr, brauchst dich mit deinem Körper nicht mehr abschlagen, deine Müdigkeit, deine Wehwehchen, hier zwickst, da zwickst, eine Sorge um die Zukunft, nichts hast du mehr, alles bist du los, du bist jetzt bei Jesus. Aber es ist nicht der letztendliche Grund, dass wir nicht verloren gehen, der letztendliche Grund ist, damit unser Leben jetzt wieder zurückhergestellt wird zum Ursprung, zur Herrlichkeit Gottes, unser Leben zu leben. Denn dafür hat Gott den Menschen geschaffen. Durch die Sünde hat jeder Mensch die Herrlichkeit Gottes verpasst. Und Gott sagt, ich stelle dich wiederum zurück her. Ich will, dass dein Leben wiederum mich verherrlicht. Und wenn unser Leben Gott verherrlicht, dann wird die Welt das sehen und die Welt wird uns anschauen und die Welt wird sagen, ich will das, was du hast. Ich will auch haben das, was du hast. Ein Bibelvers, den ich seit Jugend sehr liebe, den ich einfach seit ganz, ganz früher, fast Kindheit sehr liebe, ist 2. Korinther 1, Vers 20. Kennen viele Christen sehr gut. Denn so viele, ich lese aus der revidierten Elberfelder, ich weiß nicht, welche Bibel ihr verwendet, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Kennt ihr doch, oder? Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen auch wir durch ihn das Amen. Alle Gottes Verheißungen sind hier für uns. Aber schau, es geht weiter. Gott zum Lobe. Hier ist wiederum dasselbe griechische Wort. Gott zur Verherrlichung. Gott zur Ehre. Mit anderen Worten, viele Christen stoppen in ihrem Leben. Die machen einen Punkt nach dem Amen. Viele Leute sind enttäuscht, sehr enttäuscht worden von der sogenannten Glaubenslehre. Aber wisst ihr, macht euch keine Sorgen. Gott wird das alles wieder richten. Gott wird die Enttäuschten heilen. Gott wird die Herrlichkeit wiederherstellen. Gott wird alles wieder richten. Macht euch keine Sorgen. Er sitzt auf dem Thron. Das, was Deutschland, ich sage das jetzt prophetisch, was Deutschland in den 80er und 90er Jahren erlebt hat im geistlichen Bereich, ist nichts verglichen mit dem, was Gott in den nächsten 10 Jahren in diesem Land tun wird. Absolut nichts. Gar nichts. Wir haben oft den Punkt gemacht. Alle Verheißungen sind ja und wir sagen das Amen dazu. Punkt. So, Gott, du bist der Weihnachtsmann und ich wünsche mir von dir was. Und wenn ich es fest genug glaube und wenn ich fest genug daran halte und wenn ich es bekenne, dann gehört es auch mir. Punkt. Amen. Ich bin das Ende aller Dinge. Aber die Bibel sagt, Gott zu lobe. Warum will Gott seine Verheißungen an mir erfüllen? Damit er verherrlicht wird. Damit sein Name groß wird. Warum will Gott Wunder tun? Die Wunder verherrlichen seinen Namen. Warum will Gott uns segnen? Der Segen verherrlicht den Namen unseres Schöpfers. Warum heilt Gott uns? Damit sein Name verherrlicht wird und groß gemacht wird. Um seines großen Namens willen. Darum geht es in allem, was Gott in unserem Leben tut. Es geht immer darum, dass sein Name groß wird, dass sein Name verherrlicht wird, dass er, der Schöpfer des Universums, auf dem Thron sitzt und dass alle Menschen sehen, wie großartig er doch ist, indem er sich in unserem Leben verherrlicht. Darum geht es in allem dem, was Gott tut. Es geht immer um seinen Namen. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, plötzlich ändert sich alles. Plötzlich brauche ich mich nicht mehr verkrampfen. Ich brauche mich nicht mehr verkrampfen, um zu hoffen, dass Gott doch irgendwie was aus meinem Leben macht. Ich brauche mich nicht verkrampfen und irgendwie hoffen, dass Gott doch, wenn ich fest genug glaube, jetzt doch mir etwas Gutes tut. All dieser Druck und dieser Stress ist weg. Ich stehe in der Früh auf und sage, Herr, heute hast du ein Ziel. Und dein Ziel heute ist, dass mein Leben dich verherrlicht. Und bei dem lasse ich's. Ich steige ins Auto ein und ich vertraue dir, dass du mich schützt. Ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst. Ich vertraue dir, dass ich unter deinem Segen lebe. Ich vertraue dir, dass auch die Dinge, die ich nicht verstehe, auch die Dinge, die du mir nimmst, dass die letztendlich dazu dienen müssen, dass dein Name verherrlicht wird. Ich sage euch, als meine Frau und ich mit der Tatsache konfrontiert wurden, und so absurd das eigentlich ist, als wir die erste Gemeinde gründeten, 1986, als wir die erste Gemeinde gründeten, da gründeten wir die Gemeinde mit Alkoholikern und Drogenabhängigen. Wir hatten Heroinabhängige, ein junger Mann war 10 Jahre an der Nadel, der wurde binnen 24 Stunden frei vom Heroin, völlig frei. So, dass die Zeitungen darüber berichtet haben, weil das war menschlich nicht mehr möglich. Der hatte keine Hoffnung mehr. Wir sahen Wunder und Befreiungen und Heilungen, wie es in der Apostelgeschichte steht. Und plötzlich sind wir konfrontiert mit der Hilflosigkeit, dass unser eigener Sohn tief in der Drogenabhängigkeit steckt. Hilflos, völlig hilflos. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Nächte haben wir geheult. Nächte. Haben wir geheult. Hilflos, völlig hilflos waren wir. Die ganzen Verdammnisgefühle und Anklagen des Teufels. Was willst du noch anderen Leuten davon erzählen, dass Jesus Sieger ist und Wunder tut? Schau doch deinen eigenen Sohn an. All diese Dinge, mit denen musste ich lernen, umzugehen und leben. Aber irgendwann verstand ich, Herr, egal. Egal, was du mir gibst. Egal, was du mir nimmst. Gelobt wird dein Name sein. Und heute stehe ich vor euch und heute sage ich, diese tiefe Zerstörung im Leben meines Sohnes ist heute zur Verherrlichung meines großen Gottes. Kein Mensch hat ihn befreit. Kein Mensch hat meinen Sohn befreit. Kein Mensch. Über Nacht sagt er mir, Papa, ich will mit dir reisen und dienen. Über Nacht. Nach mehr als 7 Jahren. Plötzlich. Ich habe ihn gar nicht gefragt, woher diese Wandlung kommt. Ich war zu perplex, um überhaupt welche Fragen zu stellen. Ich habe nur gesagt, reden wir eh vom selben. Weißt du schon, was ich tue? Papa, natürlich weiß ich, was du tue. Was du tust, klar, Papa. Genau darum geht's ja. Und ich saß und ich las den Text immer wieder. Und du musst es nur sagen, Herr, dein Name wird verherrlicht. Zur Herrlichkeit deines großen Namens. Alle Verheißungen Gottes sind Ja in Jesus Christus. Wir sprechen das Amen dazu. Zu Lobe Gottes. Nicht zu meinem Lob, nicht zu deinem Lob, nicht zu meinem Wohlbefinden. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Gott es nicht wichtig ist, dass es uns gut geht. Hört nicht, was ich nicht sage. Natürlich, Gott will, dass es uns gut geht. Gott will uns segnen, Gott will uns freisetzen. Natürlich, natürlich, natürlich, natürlich. Aber in all diesen Dingen geht es nicht darum, dass es uns gut geht in erster Linie. In erster Linie geht es darum, dass wenn es uns gut geht, verherrlicht das unseren Schöpfer. Wir sind so voll davon, was wir schaffen aus unserer Kraft. Wir sind so voll davon, wie stark wir doch sind und wie kräftig wir doch sind und wie wir alles meistern können, alles leisten können und wie gut wir sind und wie stark wir sind. Paulus hat gesagt, wenn ich da schwach bin, dann bin ich stark. Wisst ihr, warum Paulus das gesagt hat? Denn er verstand, in meiner Schwäche wird der Name meines großen Gottes verherrlicht. Und in allem in unserem Leben, in allen Dingen in unserem Leben geht es zur Verherrlichung des Namens Gottes. Ich möchte dich heute Abend ermutigen. Schau dir deine Situation an. Was ist in deinem Leben los? Wo steckst du fest? Wo brauchst du ein Wunder? Wo gibt es Dinge, wo du sagst, hier hänge ich seit langem fest? Ich möchte dir wirklich folgenden Mut zusprechen. Hör auf, dich zu fokussieren auf dein Problem. Hör auf, dich zu fokussieren und zu schauen, ja Herr, hilf mir, wir verbeißen uns oft so hinein. Und das Bekennen des Wortes Gottes ist oft gar keine Herzenssache mehr, sondern es wird zu einer technischen Sache, weil wir versuchen durch technische Regeln irgendwie unser Leben zu ändern. Wenn du heute Abend diese eine Wahrheit in deinem Herzen erkennen kannst, Gott hat tiefe Sehnsucht danach, sich in deinem Leben zu verherrlichen. Tiefe Sehnsucht. Gott schaut auf dich und Gott sagt, ich will mich verherrlichen in deinem Leben. Und wenn du heute Abend zu dem Punkt kommen kannst und sagst, Herr, dieses Leben verherrlicht dich nicht. Ich lasse es in deinen Händen. Ich gebe es dir hin. Herr, und ich vertraue dir, dass du dich verherrlichen wirst in meiner Situation, dass du dich verherrlichen wirst in meiner Ehe, dass du dich verherrlichen wirst in meiner Familie, dass du dich verherrlichen wirst in meinem Körper, dass du dich verherrlichen wirst in meiner finanziellen Situation, dass du dich verherrlichen wirst, Herr, in meiner Arbeitsstätte, Herr, in meinem Dienst, was immer ich tue, wo immer ich bin, Herr, ich habe heute ein Verlangen, das größer ist als alles andere Verlangen, und dieses Verlangen ist der Schrei meines Herzens, möge dein Name in meinem Leben verherrlicht werden. Plötzlich ändert sich alles. Plötzlich haben wir eine völlig neue Perspektive. Plötzlich wollen wir nicht mehr gesund sein, damit es uns besser geht. Plötzlich wollen wir gesund sein, damit wir unseren Vater im Himmel verherrlichen können. Viele von euch waren wahrscheinlich nicht hier, als ich im August hier war. Aber vor einigen Jahren hatte ich einen Herzstillstand und starb und war dann im Himmel bei Jesus. Und als ich einige Dinge gesehen und erlebt habe, das, was mich sehr, sehr tief bewegt hat. Wisst ihr, Leute haben mir oft gesagt, ich habe das bestimmt auch gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme, will ich mit dem Elia sprechen. Oder mit dem David will ich sprechen. Oh nein, ich will mit dem Petrus sprechen. Jetzt sage ich dir mal was. wenn du mal in den Himmel kommst, interessiert dich weder David, noch Petrus, noch Paulus, noch Elia. Da interessiert dich nur mehr Jesus. Glaub mir das. Als Jesus mit mir durch die Straßen des Himmels ging, alles beugte sich vor ihm. Die Bäume, die Flüsse, die Tiere, alles verherrlichte den Namen des Schöpfers. Alles, absolut alles. Wir wurden geschaffen um seines großen Namens willen. Wir wurden geschaffen, damit unser Leben ihn verherrlicht. Deutschland existiert nicht, damit es einen Staat gibt, der Wohlstand hat. Deutschland existiert, damit der Name Gottes durch diese Nation verherrlicht wird. Das ist der Grund der Existenz Deutschlands. Und wenn wir das verstehen, ändert sich auch unser Gebet. Ändert sich auch unser Fokus. Wenn wir verstehen, dass Gott heute auf unsere Nation blickt, ich sage immer unsere, weil ich mich so identifiziere mit Deutschland. Ich bin Österreicher, aber eigentlich bin ich ja im Herzen fast Deutscher. Ich habe vor der WM gesagt, Deutschland muss heuer Weltmeister werden. Und sie sind es auch geworden und da bin ich sehr glücklich darüber. Habe mich wirklich sehr gefreut mit uns, euch, wie auch immer. Aber wisst ihr, wenn Gott auf unsere Nation schaut, dann schaut Gott auf unsere Nation und Gott sagt, Deutschland, ich habe dich geschaffen zu meiner Ehre. Du hast meinem Namen nicht immer Ehre gemacht, aber das ändert nicht, dass das deine Bestimmung ist. Das ändert nicht, dass das deine Bestimmung ist. Die Bestimmung Deutschlands ist, dass der Name des Schöpfers verherrlicht wird. Und Gott wird alles tun, um Deutschland wiederum in diese Bestimmung zu bringen, seinen Namen zu verherrlichen. Und du und ich, wir dürfen Teil daran haben. Wir dürfen Teil daran haben. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen unwahrscheinlich großartigen Plan, den du seit Ewigkeit hast. Herr, ich danke dir, dass dein Plan seit Ewigkeit ist, dass alle Dinge durch dich und für dich geschaffen wurden. Zu dir hin, Herr, zu dir hin, zu dir hin, zu dir hin. Herr, du hast die Menschheit für dich geschaffen, nicht für sich selbst. Herr, wir sind nicht hier zum Selbstzweck, wir sind hier, um deinen Namen zu verherrlichen. Vater, wir danken dir von tiefstem Herzen, dass wir teilhaben dürfen an diesem herrlichen Auftrag, deinen Namen groß zu machen. Vater, ich danke dir, dass du Deutschland groß machen wirst, nicht um Deutschland selbst willen, sondern um deines großen Namens willen, Herr. Herr, ich danke dir, dass du diese Nation zu dir hinziehen wirst. Herr, ich danke dir, dass diese Nation deinen Namen groß machen wird. Herr, ich danke dir, dass du eine Revolution bringen wirst in diese Nation, dass dieses Volk sich dir zuwenden wird und deinen Namen wiederum verherrlichen wird. Vater, wir danken dir, dass du alles tun wirst, um deinen Plan zu erfüllen in dieser Nation. Und Vater, heute Abend wollen wir dir ganz neu sagen, Herr, wir wollen einfach nur dafür leben, um deinen Namen groß zu machen. Zur Verherrlichung deines großen Namens, Herr. Nicht für unseren Dienst, nicht für unseren Leben, nicht für unsere Familie, für unseren Wohlstand. Herr, wir wollen nicht leben für irgendetwas für uns, sondern wir wollen dafür leben, dass unser Leben deinen Namen verherrlicht und groß macht. Vater, dafür wollen wir unser Leben hingeben. Und wir bitten dich, dass du Gnade freisetzt, dass du uns hilfst, in Demut Gnade zu nehmen und wirklich zu glauben, dass das der Plan deines Herzens ist. Vater, ich bitte dich, gib uns diese Gnade und gib uns den Glauben, diese Gnade anzunehmen, dass es dein tiefstes Verlangen ist, dass unser Leben dich verherrlicht. Und Herr, dafür wollen wir für dich, dafür wollen wir leben und dafür wollen wir gerne unser Leben hingeben, um deinen Namen zu verherrlichen. Amen.